Es ergäben sich deutlich andere Preise. Ein Pfund gemischtes Hackfleisch aus konventioneller Herstellung würde nicht mehr 2,79 Euro, sondern 7,62 Euro kosten. Ein Aufschlag von 173%. Für die Öko-Variante müsste man statt 4,50 Euro dann 10,18 Euro zahlen. Also 126% mehr. Erheblich geringer wären die Zusatzkosten bei Obst und Gemüse. Bananen würden sich in der konventionellen Variante nur um 19% verteuern, wären Umweltfolgekosten einbezogen. Kartoffeln und Tomaten um 12%, Äpfel sogar nur um 8%. Bei Bananen aus biologischem Anbau ergäbe sich ein Plus von 9%, bei Biotomaten 5% und bei Bioäpfeln 4%. Das Beispiel zeigt erstens, ökologischer Landbau bringt weniger gesellschaftliche Kosten mit sich als konventioneller. Und zweitens, Lebensmittel würden sich zwar verteuern, aber am wenigsten bei den pflanzlichen Nahrungsmitteln, also in dem Bereich, wo künftig sowieso der Hauptteil unserer Nahrung herkommen sollte. Dennoch ist klar, dass auch dann das realistische Abbilden von Naturverbrauch nicht zum Nulltarif zu haben wäre. Nichtsdestotrotz liegt hier aus wissenschaftlicher Sicht die Zukunft, weil die Preise ohnehin steigen werden, wenn wir weiterhin so wirtschaften wie bisher. Mit schwindender Biodiversität wird sich eine Verknappung einstellen, die wir später teuer bezahlen müssen. Deshalb wäre es klüger, so bald wie möglich sämtliche Kosten einzupreisen und dadurch ein nachhaltiges, ehrliches und gerechtes System zu etablieren. Im Zweifel muss denjenigen, die damit an die Grenze ihrer ökonomischen Belastbarkeit gelangen, vom Staat unter die Arme gegriffen werden. Aber einfach weiterzumachen wie bisher, ist nicht nur ein Selbstmord auf Raten, sondern auch ökonomischer Unsinn.